Kapitel 14. Artikel definit, indefinit, kein Artikel. Beispiel. Möchten Sie eine Banane? Ja. Die Banane ist lecker. Ja. Die Banane ist lecker. Ja. Die Banane ist lecker. Und jetzt Sie. Möchten Sie eine Banane? Ja. Die Banane ist lecker. Möchten Sie einen Apfel? Ja. Der Apfel ist lecker. Möchten Sie ein Bier? Ja. Das Bier ist lecker. Möchten Sie eine Suppe? Ja. Die Suppe ist lecker. Möchten Sie ein Brötchen? Ja, das Brötchen ist lecker. Möchten Sie ein Eis? Ja, das Eis ist lecker. Möchten Sie eine Orange? Ja, die Orange ist lecker. Möchten Sie Kartoffeln? Ja, die Kartoffeln sind lecker. Möchten Sie Nudeln? Ja, die Nudeln sind lecker.